Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Soundcheck. Am Mikrofon ist in den beiden folgenden Stunden Michael Frank und heute Nacht wird viel Musik von Sylvester Stewart alias Sly Stone und der Familie Stone zu hören sein. Sylvester Stewart ist nämlich vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden. Thank you. Ja, so klang Sly and the Family Stone vor knapp 25 Jahren live. Kurz nach ihrem später durch Celluloid und Platte berühmt gewordenen Auftritt beim Woodstock Festival trat die siebenköpfige Band beim International Texas Pop Festival auf. Erst Anfang der 90er Jahre sind Aufnahmen von diesem Festival zugänglich geworden. Eine willkommene Ergänzung im Plattenregal, denn außer ein paar Titeln auf Samplern vom Woodstock und Isle of Wight Festival waren mir sonst keine Live-Mitschnitte der Band bekannt. Das war eben ein Ausschnitt von Sly and the Family's Auftritt beim Texas am 1. September 1966, 69 beim Texas Pop Festival. Sing a Simple Song war eine Nummer vom 69er Erfolgsalbum Stand und der Grundriff dieser Nummer gefiel Jimi Hendrix zum Beispiel so gut, dass er ihn beim Neujahrskonzert 1970 seiner Band of Gypsies in die Nummer We Gotta Live Together einbaute. Und Robert Wyatt, der 1968 in den USA lange Zeit mit Soft Machine das Vorprogramm von Hendrix bestritt, erinnerte sich einmal, dass Hendrix sich im Hotelzimmer neben James Brown am liebsten die Musik von Sly and the Family Stone anhörte. Allerdings durfte sich Sly Stone wiederum auch von manchen Hendrix-Ideen inspiriert haben lassen. Die Musik von Sly and the Family Stone begann ab Ende der 60er Jahre viele Bands und Plattenproduktionen zu beeinflussen. Und obwohl Sylvester Stewart alias Sly Stone seit 1982 meines Wissens keine Platte mehr veröffentlicht hat, erweist man der alten Musik auch heute noch Reverenz. Schnipsel aus diversen Songs der späten 60er und frühen 70er Jahre werden gesampelt und stützen so, beliebig oft wiederholbar, eine Reihe von Hip-Hop-Nummern unserer Tage. Dem zweisprachigen US-amerikanischen Rapper Mellow Man Ace gefiel zum Beispiel auch der zweitaktige Riff von Sly's Sing a Simple Song. Allerdings benutzte er über weite Strecken nur den ersten Takt für die Sample-Schleife. Takt 2 taucht nur ab und zu als Tüpfelchen auf dem I auf. You wanna fuck me, huh? Come on. Come on. You wanna fuck me, motherfucker? Ah, okay. Check this out. Last year, hice una canción that was called My Pingong, right? And this year, I'm gonna do part 2 porque mucha gente querían oír unas palabras fuerte. So check this one out. Yo sigo sentado, parado y recostado. Cuide pollo, nena, yo soy un cicao. El pingú cubano no tiene pelo en su lengua. ¿Qué va? A mí me gustan las hembras. Porque no hay tiempo para mariconería. Súmeteme de medio, ok, pinga fría. Y déjame hablar una pandilla de mierda. Sobre una pista más dura que una piedra. Y estoy encabronado, todo encojonado. Te digo disparate como un cubano en pingao. Somámame, pélame, oye, nena, llévame. Pa' tu casa con mi pinga, manéjame. Because my street es hora de nabrí. Tiene sabor a pollo y arroz con gris. Te digo la rima que te corta como tela. Y si no te gusta, mala suerte, motherfucker, me la pela. One more time, motherfucker, me la pela. Oye, hijo de puta, ¿por qué estás en mi pinga? Puede ser que tu jeva no siga. Bueno, esa muñequita me la cogí en mi cuña. Mira que tu jeva da tremenda puñeta. And she saca dope D. Mi inglés no very good, you someone on B. Estoy como si llegué por el mariel con mi misión incompleta. Porque no me de Fidel, ese cara cicatriz. Vigo tu cara mierda, si lo veo lo entierro seis pies debajo tierra. Esta la escribí para los cubanos encojonados. Que no dicen malas palabras, pero están empicados. Espera que un moreno como yo que diga Cuba es de mi gente y Cuba es mía. Yo escribo rimas que te corten como tela. Y si no te gusta, mala suerte, motherfucker, me la pela. Me la pela, me la pela, motherfucker, you can suck on that dick. Me la pela, me la, me la pela. Yeah, motherfucker, suck a big Cuban dick. Famoso por la canción mentirosa, una tramposa, jeva cagalitrosa. Y fui el primero que hizo rap en Spanglish, una mezcla de español ligada con inglés, con lo cual abrió un mercado para mi gente. Y muchos se han metido últimamente. Sodom fue grabado, Mellow Man, ey. I bust a bilingual rap and you fucking face. Say petón, cabrón, yo soy el pingón, el pingú. Fucking it up for you like el Pacino. Remember Scarface, you wanna fuck me, motherfucker? Ah, ok, vamos. Si eres gringo, te despido. Puertorriqueño, te enseño estilo pinareño. Y los celosos yo los corto como tela. Y si no te gusta, mala suerte, motherfucker, me la pelas. Motherfucker, me la pelas. suck on that dick. Y al que no le gusta esta canción que está muy fuerte, sabe que me la pela. ¿Y quién pinga te dijo que comprar el disco este de todas maneras? Si no te gusta la palabra fuerte, vete pa'l carajo. Maricón, hijo de puta, me la pelas. Yeah, tú sabes que Melo Manes es el único que te puede traer disparates cubanos así tan sucio. Porque no hay otro imitador, otro rapero en español que te la puede traer, maricón. Porque yo soy el que te dice, me la pelas. Mellowman Ace aus dem Jahr 1992 mit einem Sly and the Family Stone Sample von 1969. Mela Pelas hieß dieses Stück von der CD The Brother with Two Tongues. Sylvester Stewart wurde am 15. März 1944 in Dallas, Texas geboren. Schon bald zog die Familie aber nach Vallejo um, einer üblen und schmutzigen Polyglottenstadt am Nordende der San Francisco Bay, wie Green Marcus einmal schrieb. 5 Jahre war Sylvester Stewart alt, als er mit den Stewart Four, seinen Brüdern und Schwestern, das erste Mal auf Schallplatte zu hören war, mit einer Gospelnummer, On the Battlefield for My Lord. Er spielte bereits Schlagzeug und Gitarre und 10 Jahre später, mit 15 also, schrieb und arrangierte er 4 Songs für 2 Singles, die die Stewart Brothers 1959 in Los Angeles aufnahmen. Biografen berichten außerdem, dass er in seiner Heimatstadt eine eigene Straßengang leitete und eine aktive Rolle bei den Rassenunruhen spielte, die an der Highschool ausbrachen. 1960-61 erschien seine erste Solo-Single. Ein Autor beschrieb sie einmal als etwas verspätete Doo-Wop-Nummer mit Streichern, Chor und Bläsern. 1961 stieg er bei einer Band namens Joe Piazza and the Continentals ein. Sly machte Musik zu seinem Beruf und spielte auch ab und zu mit eigenen Bands in den Clubs oder bei Rock'n'Roll-Tanzveranstaltungen in der Gegend. Bei einer solchen Gelegenheit lernte er Anfang 1964 mit knapp 20 Jahren Tom Donahue kennen. Donahue war erst einmal ein bekannter DJ, der aber zu diesem Zeitpunkt mit einem anderen DJ-Kollegen gerade ein eigenes Plattenlabel gegründet hatte, Autumn Records. Donahue war von dem Talent Sylvester Stewart sehr beeindruckt. Schließlich schrieb er nicht nur eigene Songs, spielte diverse Instrumente, er war auch Arrangeur und erwies sich auch als sehr fähig hinter dem Mischpult, als Produzent und Aufnahmeleiter. Dieses Handwerk erlernte Sylvester Stewart an einem lokalen Studio, das immerhin eine Dreispurbandmaschine zu bieten hatte. Im Juni 1964 veröffentlichte Autumn Records eine Single von Bobby Freeman, einem Sänger, der seit Ende der 50er Jahre schon mehrfach Hits in den Charts gehabt hatte. Come On and Swim kam im August in die Top 5. Es gab dafür eine goldene Schallplatte und das neue Label hatte sich fürs Erste auf dem Markt etabliert. Geschrieben wurde der Erfolgstitel von Sylvester Stewart. Tom Donahue hatte nur etwas beim Text geholfen. Come on everybody! Come on! Dog. Bobby Freeman mit Come On and Swim. Sehr wahrscheinlich dürfte Sylvester Stewart auch für die Produktion dieses Titels zuständig gewesen sein. 90% der Singles von Autumn Records, so schätzt man nämlich, sind von ihm produziert worden. Sehr viel Raffinesse und Professionalität zeigte Sylvester Stewart auch bei Aufnahmen von ganz anderer Musik. Als es darum ging, sich an den US-Erfolg der Beatles anzuhängen, fand das Team von Autumn Records ebenfalls noch 1964 das weiße Quintett Bo Brummels und die Singles mit einem Sound zwischen Beatles und Vorahnungen der Byrds wurden auch von Sylvester Stewart produziert und erfolgreich waren die ersten drei noch dazu. Sylvester Stewart, oder Sly, wie er sich damals schon nannte, nahm natürlich auch unter eigenem Namen Musik für das Autumn-Label auf, manche als Sly and the Mojo Man. Die gefielen ihm aber wohl selber nicht so besonders und blieben lange Zeit unveröffentlicht. Sogar ein ganzes Live-Album, On Stage with Sly, soll 1964 eingespielt, aber nie veröffentlicht worden sein. Tatsächlich, den Weg auf die Rückseite einer Autumn-Single fand im Sommer 1964 Sly's Scat Swim. Mit der A-Seite versuchte Sly an den Erfolg der Bobby Freeman Swim-Nummer anzuknüpfen. Vergeblich. Aber die B-Seite, Scat Swim, offenbarte noch einmal andere musikalische Interessen von Sylvester Stewart. What a night. la deuxième. Es waren gleich drei Frühwerke Sylvester Stewarts aus den Zeiten vor dem großen Durchbruch mit Sly and the Family Stone. Die letzte Nummer erschien Ende 1965 bei Autumn Records, hieß Temptation Walk und als Interpret stand einfach Sly auf dem Label. Ob die Doo-Wop-Nummer davor, Oh What a Night, auch aus dieser Zeit stammt, verschweigt das Beiblatt einer CD mit altem Material von Sly. Sicher ist indes, dass Autumn Records Ende 1965 die Produktion einstellte und Anfang 1966 verkauft wurde. Sylvester Stewart hatte schon während seiner Zeit als Produzent bei Autumn Records sehr genaue Vorstellungen von dem, was er hören wollte, und er war ein Perfektionist. Great Society mit Sängerin Grace Slick, die später mit Jefferson Airplane Teil der San Francisco-Legende wurde, nahm ihre erste Single unter der Leitung von Sly auf. 60 Takes wurden für die A-Seite Somebody to Love versucht. Billy Preston wurde zusätzlich engagiert, um noch einen Schlagzeugpart hinzuzufügen. Ein Toningenieur erinnert sich an sage und schreibe 147 Versuche bei einem Bobby Freeman-Titel und der Schlagzeuger zweier Autumn Bands meinte einmal, wenn etwas nicht so klang, wie Sly es sich vorstellte, kam er aus dem Kontrollraum und spielte den Part selber. Sly war damals nicht älter als 21 Jahre. Anfang 1966 war das Kapitel Autumn Records also beendet. Immerhin konnte er von den Tantiemen für seine Eltern ein Haus in Daly City kaufen. Irgendwann in dieser Zeit besuchte er mit Unterbrechungen drei Semester lang Musikkurse an einem College in Vallejo. Der weiße Jazzpianist David Fröhlich brachte dort in seinen Vorlesungen Pop, Jazz und Klassik zusammen. Und Slys eigener musikalischer Eklektizismus scheint einiges davon mitgenommen zu haben. Auch um das Notenlesen und Gehörtraining ging es bei diesen Kursen. Drei Monate lang besuchte er auch die Chris Borden School of Modern Broadcasting, eine Art Schulungszentrum für DJs. $350 kostete ein Kurs. Schließlich bekam er einen Job bei einer Radiostation, die auf Soul spezialisiert war. Er hatte aber keine Lust, sich von dem etablierten Format einengen zu lassen und spielte Beatles- und Bob Dylan-Nummern in seinem Programm. Er holte ein Klavier ins Studio, um Hörern Happy Birthday zuzusingen, oder er warb für ein Abführmittel mit dem Klang einer rauschenden Toilette. Später benutzte er Bandschleifen, auf denen zum Beispiel Takte aus Aretha Franklins Chain of Fools sich endlos wiederholten. Und wenn er minutenlang Namen von Leuten vorlas, denen ein Stück gewidmet war, soll das wie Musik geklungen haben. Vielleicht eine Parallele zu heutigen Hip-Hop-Zeiten. Neben der Arbeit fürs Radio stellte Sly langsam die Band zusammen, die schließlich Sly and the Family Stone werden sollte. Für ein kleines Label in San Francisco nahm man eine erste Single auf. Beide Titel waren Coverversionen, die das Original gehörig ummodelten. Glaubt man den Angaben einer CD mit frühem Material von Sly, so müsste auch Ain't That Loving You Baby in der Frühphase von Sly and the Family Stone aufgenommen worden sein, vermutlich 1966 also. Sicher kann man da aber nicht sein. Slys Version von Jimmy Reeds Song klang auf jeden Fall ganz anders als das Original. Deshalb hier erst einmal Jimmy Reed. Get back home to you. Die siebenköpfige Band Sly and the Family Stone hatte tatsächlich eine Menge mit Familie zu tun. Slys Bruder Freddy spielte Gitarre, seine Schwester Rose Piano. Trompeterin Cynthia Robinson kannte Sly seit der High School und lief ihm während seiner Zeit als DJ in Oakland wieder über den Weg. Bassist Larry Graham wurde von Sly in einem kleinen Club entdeckt und ist Cynthia Robinsons Cousin. Hinzu kamen die beiden Weißen Jerry Martini am Saxophon und sein Cousin Greg Errico am Schlagzeug. Slys Vater arbeitete später eine Zeit lang als Roadmanager. Und als sich Cynthia Robinson in Zeiten großen Erfolgs der Band einer Notoperation an der Galle unterziehen musste, sagte Sly Auftritte der nächsten 3 Monate ab und wartete auf ihre Rückkehr, so heißt es. Nachdem die Band in Vororten San Franciscos ihren Set durch ständiges Spielen perfektioniert hatte, kam es zu einem Plattenvertrag bei einer großen Firma. Das erste Album verkaufte sich allerdings nicht besonders. Nach Ansicht von Slys Manager David Kaprelick, weil die Message nicht positiv genug war. Die erste Single hieß Underdog und schließlich erzählte der Manager, der auch Barbara Streisand einst entdeckt hatte, fang an, ein Profi zu sein, schreib einfacher. Das Resultat sei Dance to the Music gewesen, die Single, die Sly and the Family Stone das erste Mal in die Top Ten brachte. In den Jahren 67 und 68 erschienen insgesamt 3 LPs von Sly and the Family Stone, A Whole New Thing, Dance to the Music und Live. Kommerziell nicht sonderlich erfolgreich, enthielten sie aber doch einige schöne, verspielte Variationen von Soul und Rhythm and Blues, mit überraschenden Effekten, wie einem kurzen, neu textierten Zitat aus Eleanor Rigby von den Beatles oder der Imitation von Hühnergegackere. Hier aber 3 andere Ausschnitte aus diesen ersten Platten. Run, Run, Run stammt vom allerersten Album der Band. Ain't too much going on inside the head of the dead. Run, run, run to avoid the hassling. When he bought you, you know his mind is wrestling. Said yes. The groovy music inside my head is soaking. Then the commercial comes on to tell me what I ought to be smoking. Blood and bone. But I got an idea. Maybe what they ought to do is leave their flesh and blood and bone at home. We'll be right back. Different levels of satisfaction cause her to lose a fraction of her womanhood. Sly and the Family Stone mit Jane is a Groupie vom 68er Album Live. Davor das psychedelische Ende der 68er LP Dance to the Music. Kennzeichen fast aller Sly and the Family Stone Musik sind die ausgeklügelten Arrangements, etwa der Einsatz von mehreren mehr oder weniger gleichberechtigten Gesangsstimmen statt Leadsänger und Begleitung. Zwischen einzelnen Textzeilen wurde oft die Stimmlage gewechselt, manchmal sogar mitten im Satz, von hohem, manchmal kreischendem Sopran bis hin zum tiefen Bassgesang Larry Grahams. Sly Stone schrieb und arrangierte James Brown verwandte Funknummern mit genauso viel Raffinement wie ruhigere Popnummern voller schöner Akkordverbindungen. Und viele Soulbands oder deren Produzenten begannen die Musik für ihre Zwecke zu nutzen, die Temptations zum Beispiel. Ein Freund von langen Solis war Sly nie. Immerhin fand sich aber auf der 69er LP Stand dann doch ein sehr langes Stück, unter anderem mit ausgiebig Raum für eine fantastische Wah-Wah-Mundharmonika. Und bis zu den Nachrichten erst einmal viel Spaß damit. Musik Thank you.